Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 27 bis 32. Meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde es wieder tun. Als die Menge die Stimme hörte, hielten einige sie für Donner, während andere erklärten, ein Engel habe zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stimme erklang euretwegen, nicht meinetwegen. Für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Gott segne dieses Wort. Kreuz und Krone. In diesem Bibeltext, in der Bibelpassage aus dem Johannesevangelium, lernen wir mehr über Jesus Christus Kreuz und Krone. Und am Anfang ist euch auch aufgefallen, sicherlich, dass hier der Menschensohn, also Jesus Christus als Gott im Fleische, hier die menschliche Seite auch sehr stark rauskommt, wo er sagt, meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Und er wendet sich direkt zu Gott und er erkennt also Gott den Vater an, hier ihm zu helfen. Und was nun bemerkenswert ist, ist, ja, dass hier die Stimme, also Gottes Stimme, also Gott der Vater an dieser Stelle, aus dem Himmel kommt. Ja? Wir haben also hier die Dreifaltigkeit. Also wir haben Gott den Sohn und Jesus Christus, verbunden mit dem Heiligen Geist, ja, auch die dritte Person der Dreifaltigkeit und unseren Herrn Gott, Gott den Vater, der ist eine als Stimme hier bestätigt und sagt, ich habe also meinen Namen verherrlicht und werde es wieder tun. Und was hier wichtig ist, ist, dass hier eben Gott der Vater, also hier Gott bestätigt, dass das, was er tun wird, erinnert euch nochmal an die Taufe Jesus. Ja? Zum Beispiel könnt ihr da ins Matthäus-Evangelium gehen, im dritten Kapitel nochmal durchlesen. Da haben wir auch wieder die Stimme Gottes Vaters, die dort spricht und ihm bestätigt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ja, also, dass eben Gott im Fleisch, Gott selber gekommen ist. Und hier haben wir eben die Ankündigung, Jesus sagt das selber, dass er am Kreuz aufgerichtet wird. Und es ist entscheidend zu verstehen, dass der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Was das bedeutet, das bezieht sich hier auf Satan, also den Teufel, und dass Jesus Christus ihn ein für alle Mal besiegt. Ja, das ist es letztendlich. Und das tut unser Jesus Christus auch. So haben wir hier also die Vorankündigung. Und Jesus Christus besiegt nicht nur Tod, Teufel, Sünde, alle Sünde und das Böse am Kreuz, sondern eben durch seine Auferstehung wird das eben bestätigt, dass er eben Gott im Fleische ist. Ja? Und das ist eben die Krone. Also er hat das Kreuz zu tragen und das Leid, was ihm bevorsteht, aber eben auch die Krone, die bekommt. Und das wird hier bestätigt durch die Stimme. Und wir haben hier verschiedene Herzen der Menschen. Geht mal rein in Johannes, ins 12. Kapitel. Und da geht es um die, manche hören die Stimme Gottes Vaters sprechen, denken, das ist irgendwie Donner, andere denken, Engel haben gesprochen. Also wir haben hier verschiedene Herzenszustände, also entweder die Herzen, die Jesus zugewandt oder abgewandt sind. Und das ist ganz entscheidend und das ist eben auch unsere Einladung zu verstehen, dass wir in unsere Herzen uns Christus zuwenden, als reuige Sünder, dass wir eben in und durch Christus nicht nur ein für alle Mal in alle Ewigkeit erlöst sind, Christus als Erlöser, sondern eben auch, dass er Tod, so Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Einfach einmal. Zu Zeitlebens, jetzt noch zu diesem Moment, ist zwar der Satan, der Teufel, noch aktiv. Ja, er ist also, darf man nicht unterschätzen. Aber was es hier bezieht, ist in aller Ewigkeit, also wenn Zeit nicht mehr ist, wenn Jesus am jüngsten Tag zurückkommt, ist dann dieser Vorgang abgeschlossen. Also das heißt also, dass der Satan, der Teufel, immer noch da ist und versucht uns anzuklagen, ja, wir, die wir auch in Beziehung zu Jesus Christus stehen, und eben auch durch Ungläubige, Leute, die nicht zu Christus gekommen sind, noch nicht, zu wirken und leitet sie in und wirkt auch in und durch sie. Ja? Und das müssen wir verstehen. Also das ist also die spirituelle Welt hier. Und wir müssen aber verstehen, dass Christus den Satan besiegt hat. Und wenn wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, dann haben wir eben Teil eben daran, dass er eben uns hilft, der Sünde uns von der Sünde abzuwenden. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das macht der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, innen durch uns, in unser Herzen. Also unser Jesus Christus selber, der tut das alles für uns. Und das ist eben die Bestätigung, Kreuz und Krone. Jesus Christus hat alles getan am Kreuz, was zu tun ist, um uns zu helfen und uns von der Sünde zu befreien, Sünde, Tod und Teufel. Und in aller Ewigkeit, wenn am jüngsten Tag, wird das alles nicht mehr sein, Tod und Teufel und Sünde und das Böse auch nicht mehr. Jesus Christus hat das hier angekündigt und dann vollbracht am Kreuz. Und durch die Wiederauferstehung ist das wieder, Jesus Christus Auferstehung, bestätigt worden. Und das ist nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte überhaupt, in der Geschichte der Welt. Und das müssen wir uns zu Augen führen. Und ja, geht mal rein, lest mal Johannes 15 weiter. Da geht es auch um, also Jesus sagt seinen Tod voraus, aber auch um Glaube und Unglaube. Und das ist zieht sich durch die ganzen Evangelien. Manche Menschen glauben an Christus, manche nicht. Manche wenden sich von ihm ab. Und das ist im Prinzip. Aber letztendlich ist hier bestätigt die Kreuz und Krone, die unser Jesus Christus, die nur in und durch ihn erfolgt sind. Und das ist hier bestätigt in dieser Bibelpassage. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir für das, was du uns getan hast am Kreuz. Und die Krone ist dir verliehen worden. Das ist hier schon angekündigt, bevor du sogar gekreuzigt wurdest. Und Gott, der Vater, das auch bestätigt in seiner Stimme. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie du dich hier offenbarst, ja, Jesus Christus. Und wir sind dankbar für all dieses. Und wir können in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, als reuige Sünder. Und du hilfst uns dann. Es ist alles, was du tust, alles, was du am Kreuz getan hast letztendlich. Und der Teufel ist zwar noch aktiv, für die Zeit bis zum jüngsten Tag im Hintergrund, aber dann wird er am jüngsten Tag nicht mehr da sein für uns alle, die wir an Christus glauben und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und wir danken dir, Herr Jesus, für das, was du uns am Kreuz getan hast. Danken dir, beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.